Nathan der Weise, dritter Aufzug, erster Auftritt, Szene in Nathans Hause, Recha und Daya. Recha. Wie, Daya, drückte sich mein Vater aus? Ich durf ihn jeden Augenblick erwarten? Das klingt, nicht wahr, als ob er noch so bald erscheinen werde. Wie viel Augenblicke sind aber schon vorbei? Ah, nun, wer denkt an die Verflossenen? Ich will allein in jedem nächsten Augenblicke leben. Er wird doch einmal kommen, der ihn bringt. Daya, o der verwünschten Botschaft von dem Sultan, denn Nathan hätte sicher ohne sie ihn gleich mit hergebracht. Recha, und wenn er nun gekommen, dieser Augenblick, wenn denn nun meiner Wünsche wärmster, innigster erfüllet ist, was dann? Was dann? Daya, was dann? Dann hoff ich, daß auch meiner Wünsche wärmster soll in Erfüllung gehen. Recha, was wird dann in meiner Brust an dessen Stelle treten, die schon verlernt, ohn einen herrschenden Wunsch aller Wünsche sich zu dehnen? Nichts? Ah, ich erschrecke. Daya, mein Wunsch wird dann an des erfüllten Stelle treten, meiner, mein Wunsch, dich in Europa, dich in Händen zu wissen, welche deiner würdig sind. Recha, du irrst, was diesen Wunsch zu deinem macht, das Nämliche verhindert, dass er meiner je werden kann. Dich zieht dein Vaterland, und meines sollte mich nicht halten, ein Bild der deinen, das in deiner Seele noch nicht verloschen, sollte mehr vermögen, als die ich sehen und greifen kann und hören, die meinen. Daya, sperre dich, so viel du willst, des Himmels Wege sind des Himmels Wege, und wenn es nun dein Retter selber wäre, durch den sein Gott, für den er kämpft, dich in das Land, dich zu dem Volke führen wollte, für welche du geboren wurdest? Recha, Daya, was sprichst du da nun wieder, liebe Daya? Du hast doch wahrlich deine sonderbaren Begriffe. Sein Gott, für den er kämpft. Wem eignet Gott? Was ist das für ein Gott, der einem Menschen eignet, der für sich muß kämpfen lassen? Und wie weiß man denn, für welchen Erdkloß man geboren, wenn man's für den nicht ist, auf welchem man geboren? Wenn mein Vater dich so hörte, was tat er dir? Mir immer nur mein Glück so weit von ihm als möglich vorzuspiegeln? Was tat er dir, den Samen der Vernunft, den er so rein in meine Seele streute, mit deines Landes Unkraut oder Blumen so gern zu mischen? Liebe, liebe Daya, er will nun deine bunten Blumen nicht auf meinem Boden, und ich muß dir sagen, ich selber fühle meinen Boden, wenn sie noch so schön ihn kleiden, so entkräftet, so ausgezehrt durch deine Blumen, fühle in ihrem Dufte, sauersüßem Dufte, mich so betäubt, so schwindelnd. Dein Gehirn ist dessen mehr gewohnt. Ich tadle drum die starken Nerven nicht, die ihn vertragen, nur schlägt er mir nicht zu. Und schon dein Engel, wie wenig fehlte, dass er mich zur Narren gemacht, noch schäm ich mich vor meinem Vater der Posse. Daya, Posse, als ob der Verstand nur hier zu Hause wäre. Posse, Posse, wenn ich nur reden dürfte. Rächer, darfst du nicht? Wenn war ich nicht ganz Ohr, so oft es dir gefiel, von deinen Glaubenshelden mich zu unterhalten, hab ich ihren Taten nicht stets Bewunderung und ihren Leiden nicht immer Tränen gern gezollt? Ihr Glaube schien freilich mir das Heldenmäßigste an ihnen nie, doch so viel tröstender war mir die Lehre, daß Ergebenheit in Gott von unserm Wähnen über Gott so ganz und gar nicht abhängt. Liebe Daja, das hat mein Vater uns so oft gesagt, darüber hast du selbst mit ihm so oft dich einverstanden, warum untergräbst du denn allein, was du mit ihm zugleich gebauet? Liebe Daja, das ist kein Gespräch, womit wir unserm Freund am besten entgegensehen. Für mich zwar ja, denn mir liegt daran unendlich, ob auch er. Horch, Daja, kommt es nicht an unsere Türe? Wenn er es wäre, horch! Zweiter Auftritt. Rächer, Daja und der Tempelherr, dem jemand von außen die Türe öffnet mit den Worten: Nur hier herein. Rächer fährt zusammen, faßt sich und will ihm zu Füßen fallen. Er ist's, mein Retter, ah! Tempelherr, dies zu vermeiden, erschien ich bloß so spät und doch. Rächer, ich will ja zu den Füßen dieses stolzen Mannes nur Gott noch einmal danken, nicht dem Manne. Der Mann will keinen Dank, will ihn so wenig, als ihn der Wassereimer will, der bei dem Löschen so geschäftig sich erwiesen. Der ließ sich füllen, ließ sich leeren, mir nichts, dir nichts, also auch der Mann. Auch der ward nun so in die Glut hineingestoßen, da fiel ich ungefähr ihm in den Arm, da blieb ich ungefähr so wie ein Funken auf seinem Mantel, ihm in seinen Armen, bis wiederum ich weiß nicht was uns beide herausschmiß aus der Glut. Was gibt es da zu danken? In Europa treibt der Wein zu noch weit andern Taten. Tempelherren, die müssen einmal nun so handeln, müssen wie etwas besser zugelernte Hunde sowohl aus Feuer als aus Wasser holen. Tempelherr, der sie mit Erstaunen und Unruhe die Zeit über betrachtet. O Daja, Daja, wenn in Augenblicken des Kummers und der Galle meine Laune dich übel anließ, warum jede Torheit, die meiner Zunge entfuhr, ihr hinterbringen? Das hieß sich zu empfindlich rächen, Daja. Doch wenn du nur von nun an besser mich bei ihr vertreten willst, Daja, ich denke, Ritter, ich denke nicht, daß diese kleinen Stacheln, ihr an das Herz geworfen, euch da sehr geschadet haben. Rächer, wie, ihr hattet Kummer und wart mit eurem Kummer geiziger als eurem Leben? Tempelherr, gutes, holdes Kind, wie ist doch meine Seele zwischen Auge und Ohr geteilt, das war das Mädchen nicht, nein, nein, das war es nicht, das aus dem Feuer ich holte, denn wer hätte die gekannt und aus dem Feuer nicht geholt, wer hätte auf mich gewartet, zwar verstellt, der Schreck, Pause, unter der er in Anschauung ihrer sich wie verliert, Rächer. Ich aber find euch noch den Nämlichen. dergleichen, bis sie fortfährt, um ihn in seinem Anstaunen zu unterbrechen. Nun, Ritter, sagt uns doch, wo ihr so lange gewesen, fast dürft ich auch fragen, wo ihr itzo seid. Tempelherr, ich bin, wo ich vielleicht nicht sollte sein. Rächer, wo ihr gewesen, auch wo ihr vielleicht nicht solltet sein gewesen, das ist nicht gut. Tempelherr, auf, wie heißt der Berg, auf Sinai. Rächer, auf Sinai, ah, schön, nun kann ich zuverlässig doch einmal erfahren, ob es war. Tempelherr, was, ob's war, dass noch daselbst der Ort zu sehen, wo Moses vor Gott gestanden als Rächer. Nun, das wohl nicht, denn wo er stand, stand er vor Gott, und davon ist mir zur Genüge schon bekannt. Ob's wahr, möcht ich nur gern von euch erfahren, dass es bei weitem nicht so mühsam sei, auf diesen Berg hinaufzusteigen als herab. Denn seht, so viel ich Berge noch gestiegen bin, war's just das Gegenteil. Nun, Ritter, was? Ihr kehrt euch von mir ab, wollt mich nicht sehen? Tempelherr, weil ich euch hören will. Rächer, weil ihr mich nicht wollt merken lassen, dass ihr meiner Einfalt lächelt, dass ihr lächelt, wie ich euch doch sogar nichts Wichtigers von diesem heiligen Berg aller Berge zu fragen weiß, nicht wahr? Tempelherr, so muß ich doch euch wieder in die Augen sehen. Was? Nun schlagt ihr sie nieder, nun verbeißt das Lächeln ihr, wie ich noch erst in Mienen, in zweifelhaften Mienen lesen will, was ich so deutlich hör, ihr so vernehmlich mir sagt. Verschweigt? Ah, Rächer, Rächer, wie hat er so wahr gesagt? Kennt sie nur erst, Rächer. Wer hat, von wem, euch das gesagt? Tempelherr, kennt sie nur erst, hat euer Vater mir gesagt, von euch gesagt. Daya, und ich nicht etwa auch, ich denn nicht auch? Tempelherr, allein, wo ist er denn, wo ist denn euer Vater, ist er noch beim Sultan? Rächer, ohne Zweifel. Tempelherr, noch da? O mich Vergesslichen, nein, da ist er schwerlich mehr, er wird dort unten bei dem Kloster meiner warten, ganz gewiß. So reden, mein ich, wir es ab, erlaubt, ich geh, ich hol ihn. Da ja, das ist meine Sache, bleibt, Ritter, bleibt. Ich bring ihn unverzüglich. Tempelherr, nicht so. Er sieht mir selbst entgegen, nicht euch. Dazu, er könnte leicht, wer weiß, er könnte bei dem Sultan leicht, ihr kennt den Sultan nicht, leicht in Verlegenheit gekommen sein. Glaubt mir, es hat Gefahr, wenn ich nicht geh. Rächer. Gefahr? Was für Gefahr? Tempelherr, Gefahr für mich, für euch, für ihn, wenn ich nicht schleunig geh. Ab. Dritter Auftritt, Rächer und Daya. Rächer, was ist das, Daya? So schnell? Was kommt ihm an? Was fiel ihm auf? Was jagt ihn? Daya. Lasst nur, lasst, ich denk, Es ist kein schlimmes Zeichen. Rächer. Zeichen? Und wovon? Daya. Dass etwas vorgeht innerhalb. Es kocht und soll nicht überkochen. Lasst ihn nur. Nun ist's an euch. Rächer. Was ist an mir? Du wirst wie er mir unbegreiflich. Daya. Bald nun könnt ihr ihm die Unruhe all vergelten, die er euch gemacht hat, seid nur aber auch nicht allzu streng, nicht allzu rachbegierig. Rächer. Wovon du sprichst, das magst du selber wissen. Daya. Und seid denn ihr bereits so ruhig wieder? Rächer. Das bin ich, ja, das bin ich. Daya. Wenigstens gesteht, dass ihr euch seiner Unruh freut und seiner Unruh danket, was ihr itzt von Ruh genießt. Rächer. Mir völlig unbewusst, denn was ich höchstens dir gestehen könnte, wär, dass es mich selbst befremdet, wie auf einen solchen Sturm in meinem Herzen so eine Stille plötzlich folgen können. Sein voller Anblick, sein Gespräch, sein Tun hat mich, Daya, gesättigt schon, Rächer, gesättigt will ich nun nicht sagen, nein, bei weitem nicht, Daya. Den heißen Hunger nur gestillt, Rächer. Nun ja, wenn du so willst. Daya, ich eben nicht, Rächer. Er wird mir ewig wert, mir ewig werter als mein Leben bleiben, wenn auch schon mein Puls nicht mehr bei seinem bloßen Namen wechselt, nicht mehr mein Herz, so oft ich an ihn denke, geschwinder, stärker schlägt. Was schwatz ich? Komm, komm, liebe Daya, wieder an das Fenster, das auf die Palmen sieht. Daya, so ist er doch wohl noch nicht ganz gestillt, der heiße Hunger. Rächer, nun werd ich auch die Palmen wieder sehen, nicht ihn bloß untern Palmen. Daya, diese Kälte beginnt auch wohl ein neues Fieber nur. Rächer. Was kält? Ich bin nicht kalt. Ich sehe wahrlich nicht minder gern, was ich mit Ruhe sehe. Vierter Auftritt. Szene. Ein Audienzsaal in dem Palaste des Saladin. Saladin und Sitta. Saladin. Im Hereintreten gegen die Türe. Hier bringt den Juden her, sobald er kömmt. Er scheint sich eben nicht zu übereilen. Sitta. Er war auch wohl nicht bei der Hand, nicht gleich zu finden. Saladin. Schwester, Schwester. Sitta. Tust du doch, als stünde dir ein Treffen vor. Saladin. Und das mit Waffen, die ich nicht gelernt zu führen. Ich soll mich stellen, soll besorgen lassen, soll Fallen legen, soll auf Glatteis führen. Wenn hätt ich das gekonnt, wo hätt ich das gelernt? Und soll das alles, wozu, wozu? Um Geld zu fischen, Geld. Um Geld, Geld einem Juden abzubangen, Geld. Zu solchen kleinen Listen wär ich endlich gebracht, der Kleinigkeiten Kleinste mir zu schaffen. Sitta, jede Kleinigkeit zu sehr verschmäht, die rächt sich, Bruder. Saladin, leider wahr. Und wenn nun dieser Jude gar der gute, vernünftige Mann ist, wie der Derwisch dir ihn ehedem beschrieben? Sitta. O nun dann,

und wenn es ihn zum Spott so nennte, wenn dem Volke Weise nichts weiter wär als klug, und klug nur der, der sich auf seinen Vorteil gut versteht? Saladin, auf seinen wahren Vorteil meinst du doch. Nathan, dann freilich wär der Eigennützigste der Klügste, dann wär freilich klug und weise nur eins. Saladin, ich höre dich erweisen, was du widersprechen willst, des Menschen wahre Vorteile, die das Volk nicht kennt, kennst du, hast du zu kennen wenigstens gesucht, hast drüber nachgedacht, das auch allein macht schon den Weisen. Nathan, der sich jeder dünkt zu sein. Saladin, nun der Bescheidenheit genug, denn sie nur immer da zu hören, wo man trockene Vernunft erwartet, ekelt. Er springt auf. Lass uns zur Sache kommen, aber aufrichtig, Jud, aufrichtig. Nathan, Sultan, ich will sicherlich dich so bedienen, dass ich deiner fernen Kundschaft würdig bleibe. Saladin, bedienen? Wie? Nathan, du sollst das Beste haben von allem, sollst es um den billigsten Preis haben. Saladin, wovon sprichst du? Doch wohl nicht von deinen Waren. Schachern wird mit dir schon meine Schwester, das der Horcherin. Ich habe mit dem Kaufmann nichts zu tun. Nathan, so wirst du ohne Zweifel wissen wollen, was ich auf meinem Wege von dem Feinde, der allerdings sich wieder reget, etwa bemerkt, getroffen, wenn ich unverhohlen. Saladin, auch darauf bin ich eben nicht mit dir gesteuert, davon weiß ich schon, so viel ich nötig habe, kurz. Nathan, gebiete, Sultan. Saladin, ich heische deinen Unterricht in ganz was anderm, ganz was anderm. Da du nun so weise bist, so sage mir doch einmal, was für ein Glaube, was für ein Gesetz hat dir am meisten eingeleuchtet? Nathan, Sultan, ich bin ein Jud. Saladin, und ich ein Muselmann, der Christ ist zwischen uns. Von diesen drei Religionen kann doch eine nur die wahre sein. Ein Mann wie du bleibt da nicht stehen, wo der Zufall der Geburt ihn hingeworfen, oder wenn er bleibt, bleibt er aus Einsicht, Gründen, Wahl des Bessern. Wohlan, so teile deine Einsicht mir dann mit. Lass mich die Gründe hören, denen ich selber nachzugrübeln nicht die Zeit gehabt. Lass mich die Wahl, die diese Gründe bestimmt, versteht sich im Vertrauen, wissen, damit ich sie zu meiner mache. Wie? Du stutzest? Wägst mich mit dem Auge? Kann wohl sein, dass ich der erste Sultan bin, der eine solche Grille hat, die mich doch eines Sultans eben nicht so ganz unwürdig dünkt. Nicht wahr? So rede doch, sprich, oder willst du einen Augenblick, dich zu bedenken? Gut, ich geb ihn dir. Ob sie wohl horcht, ich will sie doch belauschen, will hören, ob ich's recht gemacht. Denk nach, geschwind denk nach, ich säume nicht, zurückzukommen. Er geht in das Nebenzimmer, nach welchem sich Sita begeben. Sechster Auftritt. Nathan allein. Wunderlich. Wie ist mir denn? Was will der Sultan? Was?

Nathan. Und weiter hätte Saladin mir nichts zu sagen? Saladin. Nichts. Nathan. Nichts? Saladin. Gar nichts. Und warum? Nathan. Ich hätte noch Gelegenheit gewünscht, dir eine Bitte vorzutragen. Saladin. Braucht's Gelegenheit zu einer Bitte? Rede. Nathan. Ich komm von einer weiten Reis, auf welcher ich Schulden eingetrieben, fast hab ich des baren Gelds zu viel. Die Zeit beginnt bedenklich wiederum zu werden, und ich weiß nicht recht, wo sicher damit hin. Da dacht ich, ob nicht du vielleicht, weil doch ein naher Krieg des Geldes immer mehr erfordert, etwas brauchen könntest. Saladin, ihm steif in die Augen sehend. Nathan, ich will nicht fragen, ob Al-Hafi schon bei dir gewesen, will nicht untersuchen, ob dich nicht sonst ein Argwohn treibt, mir dieses erbieten, freier Dings zu tun. Nathan, ein Argwohn? Saladin, ich bin ihn wert, verzeih mir, denn was hilft's? Ich muß dir nur gestehen, dass ich im Begriffe war. Nathan, doch nicht das Nämliche an mich zu suchen? Saladin, allerdings. Nathan, so wär uns beiden ja geholfen. Dass ich aber dir alle meine Barschaft nicht kann schicken, das macht der junge Tempelherr. Du kennst ihn ja, ihm hab ich eine große Post vorher noch zu bezahlen. Saladin. Tempelherr, du wirst doch meine schlimmsten Feinde nicht mit deinem Geld auch unterstützen wollen. Nathan. Ich spreche von dem einen nur, dem du das Leben spartest. Saladin. Ah, woran erinnerst du mich? Hab ich doch diesen Jüngling ganz vergessen. Kennst du ihn? Wo ist er? Nathan. Wie? So weißt du nicht, wie viel von deiner Gnade für ihn durch ihn auf mich geflossen? Er mit Gefahr des neu erhaltenen Lebens hat meine Tochter aus dem Feuer gerettet. Saladin. Er? Hat er das? Ha, danach sah er aus. Das hätte Traun mein Bruder auch getan, dem er so ähnelt. Ist er denn noch hier? So bring ihn her. Ich habe meiner Schwester von diesem ihren Bruder, den sie nicht gekannt, so viel erzähle, dass ich sie, sein Ebenbild, doch auch muß sehen lassen. Geh, hol ihn. Wie aus einer guten Tat gebar sie auch schon bloße Leidenschaft, doch so viel andere gute Taten fließen. Geh, hol ihn. Nathan. Indem er Saladins Hand fahren lässt. Augenblicks, und bei dem andern bleibt es doch auch. Ab. Saladin. Ah, dass ich meine Schwester nicht horchen lassen. Zu ihr. Denn wie soll ich alles das ihr nun erzählen? Ab von der andern Seite. Achter Auftritt. Die Szene unter den Palmen in der Nähe des Klosters, wo der Tempelherr Nathans wartet. Der Tempelherr geht mit sich selbst kämpfend auf und ab, bis er losbricht. Hier hält das Opfertier ermüdet still. Nun gut, ich mag nicht näher wissen, was in mir vorgeht, mag voraus nicht wittern, was vorgehen wird. Genug, ich bin umsonst geflohen, umsonst. Und weiter konnt ich doch auch nichts als fliehen. Nun komm, was kommen soll. Ihm auszubeugen, war der Streich zu schnell gefallen, unter den zu kommen ich so lang und viel mich weigerte. Sie sehn, die ich zu sehn so wenig lüstern war, sie sehn, und der Entschluss, sie wieder aus den Augen nie zu lassen. Was Entschluss? Entschluss ist Vorsatz, Tat, und ich litt, ich litte bloß. Sie sehn, und das Gefühl, an sie verstrickt, in sie verwebt zu sein, war eins, bleibt eins. Von ihr getrennt zu leben, ist mir ganz undenkbar, wär mein Tod. Und wo wir immer nach dem Tode noch sind, auch da mein Tod. Ist das nun Liebe? So liebt der Tempelritter freilich, liebt der Christ das Judenmädchen freilich. Was tut's? Ich hab in dem gelobten Lande und drum auch mir gelobt auf immerdar der Vorurteile mehr schon abgelegt. Was will mein Orden auch? Ich Tempelherr bin tot, war von dem Augenblick ihm tot, der mich zu Saladins Gefangnen machte. Der Kopf, den Saladin mir schenkte, wär mein Alter? Ist ein neuer, der von allem nichts weiß, was jenem eingeplaudert ward, was jenen band, und ist ein besserer für den väterlichen Himmel mehr gemacht. Das spür ich ja, denn erst mit ihm beginn ich so zu denken, wie mein Vater hier gedacht muß haben, wenn man Märchen nicht von ihm mir vorgelogen. Märchen? Doch ganz glaubliche, die glaublicher mir nie als itzt geschienen, da ich nur Gefahr zu straucheln laufe, wo er fiel. Er fiel? Ich will mit Männern lieber fallen, als mit Kindern stehn. Sein Beispiel bürget mir für seinen Beifall, und an wessen Beifall liegt mir denn sonst? An Nathans? O, an dessen Ermuntrung mehr als Beifall kann es mir noch weniger gebrechen. Welch ein Jude, und der so ganz nur Jude scheinen will, da kommt er, kommt mit Hast, glüht heitre Freude. Wer kam vom Saladin je anders? He, he, Nathan! Neunter Auftritt. Nathan und der Tempelherr. Nathan. Wie seid ihr's? Tempelherr. Ihr habt sehr lang euch bei dem Sultan aufgehalten. Nathan. So lange nun wohl nicht, ich ward im Hingehen zu viel verweilt. Ah, wahrlich kocht, der Mann steht seinen Ruhm, sein Ruhm ist bloß sein Schatten, doch lasst vor allen Dingen euch geschwind nur sagen, Tempelherr. Was? Nathan. Er will euch sprechen, will, daß ungesäumt ihr zu ihm kommt, begleitet mich nur nach Hause, wo ich noch für ihn erst etwas anders zu verfügen habe, und dann so gehen wir. Tempelherr. Nathan, euer Haus betret ich wieder eher nicht. Nathan. So seid ihr doch indes schon da gewesen, habt indes sie doch gesprochen. Nun, sagt, wie gefällt euch Rächer? Tempelherr. Über allen Ausdruck, allein sie wiedersehen, das werd ich nie, nie, nie. Ihr müsstet mir zur Stelle denn versprechen, dass ich sie auf immer, immer soll können sehen. Nathan, wie wollt ihr, dass ich das versteh? Tempelherr, nach einer kurzen Pause ihm plötzlich um den Hals fallend. Mein Vater! Nathan, junger Mann! Tempelherr, ihn ebenso plötzlich wieder lassend. »Nicht, Sohn? Ich bitt euch, Nathan!« »Nathan, lieber junger Mann!« »Tempelherr, nicht, Sohn? Ich bitt euch, Nathan, ich beschwör euch bei den ersten Banden der Natur, zieht ihnen spätere Fesseln doch nicht vor. Begnügt euch doch, ein Mensch zu sein, stoßt mich nicht von euch.« Nathan, lieber, lieber Freund. Tempelherr, und Sohn? Sohn nicht? Auch dann nicht einmal, wenn Erkenntlichkeit zum Herzen eurer Tochter der Liebe schon den Weg gebahnet hätte, auch dann nicht einmal, wenn in eins zu schmelzen auf euren Wink nur beide warteten. Ihr schweigt? Nathan, ihr überrascht mich, junger Ritter. Tempelherr, ich überrasch euch? Überrasch euch, Nathan, mit euren eigenen Gedanken? Ihr verkennt sie doch in meinem Munde nicht. Ich überrasch euch, Nathan, ehe ich einmal weiß, was für ein Staufen euer Vater denn gewesen ist. Tempelherr, was sagt ihr, Nathan? Was? In diesem Augenblicke fühlt ihr nichts als Neubegier. Nathan, denn seht, ich habe selbst wohl einen Staufen ehedem gekannt, der Konrad hieß. Tempelherr, nun, wenn mein Vater denn nun ebenso geheißen hätte. Nathan, wahrlich? Tempelherr, ich heiße selber ja nach meinem Vater. Kurt ist Konrad. Nathan, nun, so war mein Konrad doch nicht euer Vater, denn mein Konrad war, was ihr, war Tempelherr, war nie vermählt. Tempelherr, o darum, Nathan, wie? Tempelherr, o darum könnt er doch mein Vater wohl gewesen sein. Nathan, ihr scherzt. Tempelherr, und ihr nehmt's wahrlich zu genau. Was wär's denn nun, so was von Bastard oder Bankert? Der Schlag ist auch nicht zu verachten. Doch entlasst mich immer meiner Ahnenprobe. Ich will euch, eurer, wiederum entlassen. Nicht zwar, als ob ich den geringsten Zweifel in euren Stammbaum setzte, Gott behüte, ihr könnt ihn Blatt vor Blatt bis Abraham hinaufbelegen, und von da so weiter weiß ich ihn selbst, will ich ihn selbst beschwören. Nathan, ihr werdet bitter, doch verdien ich's? Schlug ich denn euch schon was ab? Ich will euch ja nur bei dem Worte nicht den Augenblick so fassen, weiter nichts. Tempelherr, gewiß, nichts weiter, o so vergebt. Nathan, nun kommt nur, kommt. Tempelherr, wohin? Nein, mit in euer Haus? Das nicht, da brennt's. Ich will euch hier erwarten. Geht. Soll ich sie wiedersehen, so seh ich sie noch oft genug, wo nicht, so sah ich sie schon viel zu viel. Nathan, ich will mich möglichst eilen. 10. Auftritt. Der Tempelherr und bald darauf Daya. Tempelherr. Schon mehr als genug, des Menschen Hirn fasst so unendlich viel und ist doch manchmal auch so plötzlich voll, von einer Kleinigkeit so plötzlich voll. Taugt nichts, es sei auch voll, wovon es will. Doch nur Geduld, die Seele wirkt den aufgedunsenen Stoff bald ineinander, schafft sich Raum, und Licht und Ordnung kommen wieder. Lieb ich denn zum ersten Male? oder war, was ich als Liebe kenne, Liebe nicht? Ist Liebe nur, was ich itzt empfinde? Daya, die sich von der Seite herbeigeschlichen. Ritter, Ritter! Tempelherr, wer ruft? Ha, Daya, ihr? Daya, ich habe mich bei ihm vorbeigeschlichen, aber noch könnt er uns sehen, wo ihr da steht. Drum kommt doch näher zu mir, hinter diesen Baum. Tempelherr, was gibt's denn so geheimnisvoll? Was ist's? Daya, jawohl, betrifft es ein Geheimnis, was mich zu euch bringt, und zwar ein doppeltes. Das eine weiß nur ich, das andere wisst nur ihr. Wie wär es, wenn wir tauschten? Vertraut mir euers, so vertrau ich euch das meine. Tempelherr, mit Vergnügen, wenn ich nur erst weiß, was ihr für meines achtet, doch das wird aus eurem Wohl erhellen, fangt nur immer an. Daya, ei, denkt doch, nein, Herr Ritter, erst ihr, ich folge, denn versichert, mein Geheimnis kann euch gar nichts nutzen, wenn ich nicht zuvor das eure habe, nur geschwind, denn frag ich's euch erst ab, so habt ihr nichts vertrauet, mein Geheimnis dann bleibt mein Geheimnis, und das eure seid ihr los. Doch, armer Ritter, dass ihr Männer ein solch Geheimnis vor uns Weibern haben zu können, auch nur glaubt. Tempelherr, dass wir zu haben oft selbst nicht wissen. Daya, kann wohl sein. Drum muß ich freilich erst euch selbst damit bekannt zu machen, schon die Freundschaft haben. Sagt, was hieß denn das, dass ihr so Knall und Fall euch aus dem Staube machtet, dass ihr uns so sitzen ließet, dass ihr nun mit Nathan nicht wiederkommt? Hat Rächer denn so wenig auf euch gewirkt, wie, oder auch so viel? So viel, so viel, lehrt ihr des armen Vogels, der an der Rute klebt, geflattre mich doch kennen. Kurz, gesteht es mir nur gleich, dass ihr sie liebt, liebt bis zum Unsinn, und ich sag euch was. Tempelherr, zum Unsinn? Wahrlich, ihr versteht euch trefflich drauf. Daya, nun gebt mir nur die Liebe zu, den Unsinn will ich euch erlassen. Tempelherr, weil er sich von selbst versteht, ein Tempelherr ein Judenmädchen lieben. Daya, scheint freilich wenig Sinn zu haben, doch zuweilen ist des Sinns in einer Sache auch mehr, als wir vermuten, und es wäre so unerhört doch nicht, dass uns der Heiland auf Wegen zu sich zöge, die der Kluge von selbst nicht leicht betreten würde. Tempelherr, das so feierlich? Und setz ich statt des Heilands die Vorsicht, hat sie denn nicht recht? Ihr macht mich neubegieriger, als ich wohl sonst zu sein gewohnt bin. Daya, oh, das ist das Land der Wunder. Tempelherr, nun, des Wunderbaren kann es auch wohl anders sein, die ganze Welt drängt sich ja hier zusammen. Liebe Daya, nehmt für gestanden an, was ihr verlangt, dass ich sie liebe, dass ich nicht begreife, wie ohne sie ich leben werde, das, Daya, gewiß, gewiß, so schwört mir, Ritter, sie zur eurigen zu machen, sie zu retten, sie zeitlich hier, sie ewig dort zu retten. Tempelherr, und wie kann ich schwören, was in meiner Macht nicht steht? Daya, in eurer Macht steht es, ich bringe es durch ein einzig Wort in eure Macht. Tempelherr, dass selbst der Vater nichts dawider hätte. Daya, ei was, Vater, Vater, der Vater soll schon müssen. Tempelherr, müssen, Daya, noch ist er unter Räuber nicht gefallen, er muß nicht müssen. Daya, nun, so muß er wollen, muß gern am Ende wollen. Tempelherr, muß und gern? Doch, Daya, wenn ich euch nun sage, daß ich selber diese Seid ihm anzuschlagen bereits versucht. Daya, was? Und er fiel nicht ein? Tempelherr, er fiel mit einem Misslaut ein, der mich beleidigte. Daya, was sagt ihr? Wie? Ihr hättet den Schatten eines Wunsches nur nach Rächer ihm blicken lassen, und er wär vor Freuden nicht aufgesprungen, hätte frostig sich zurückgezogen, hätte Schwierigkeiten gemacht. Tempelherr, so ungefähr. Daya, so will ich denn mich länger keinen Augenblick bedenken. Pause. Tempelherr, und ihr bedenkt euch doch. Daya, der Mann ist sonst so gut, ich selber bin so viel ihm schuldig, dass er doch gar nicht hören will. Gott weiß, das Herze blutet mir, ihn so zu zwingen. Tempelherr, ich bitt euch, Daya, setzt mich kurz und gut aus dieser Ungewissheit. Seid ihr aber noch selber ungewiß, ob was ihr vorhabt, gut oder böse, schändlich oder löblich zu nennen, schweigt. Ich will vergessen, dass ihr etwas zu verschweigen habt. Daya, das spornt, anstatt zu halten. Nun, so wisst denn, Rächa ist keine Jüdin, ist eine Christin. Tempelherr, kalt. So, wünsch euch Glück, hat's schwer gehalten, lasst euch nicht die Wehen schrecken, fahret ja mit Eifer fort, den Himmel zu bevölkern, wenn ihr die Erde nicht mehr könnt. Daya, wie, Ritter, verdienet meine Nachricht diesen Spott, dass Rächa eine Christin ist? Das freuet euch, einen Christen, einen Tempelherrn, der ihr sie liebt, nicht mehr? Tempelherr, besonders, da sie eine Christin ist von eurer Mache. Daya, ah, so versteht ihr's, so mag's gelten. Nein, den will ich sehen, der die bekehren soll. Ihr Glück ist, längst zu sein, was sie zu werden verdorben ist. Tempelherr, erklärt euch oder geht. Daya, sie ist ein Christenkind, von Christeneltern geboren, ist getauft. Tempelherr, hastig, und Nathan? Daya, nicht ihr Vater. Tempelherr, Nathan, nicht ihr Vater? Wisst ihr, was ihr sagt? Daya, die Wahrheit, die so oft mich blutge Tränen weinen machen. Nein, er ist ihr Vater nicht. Tempelherr, und hätte sie als seine Tochter nur erzogen, hätte das Christenkind als eine Jüdin sich erzogen? Daya, ganz gewiß. Tempelherr, sie wüsste nicht, was sie geboren sei, sie hätt es nie von ihm erfahren, daß sie eine Christin geboren sei und keine Jüdin. Daya, nie. Tempelherr, er hätt in diesem Wahne nicht das Kind bloß auferzogen, ließ das Mädchen noch in diesem Wahne. Daya, leider. Tempelherr, Nathan,